na komandą. Oddanie danej mi kiedy od nos. Ona wrażlo na prazlo na drzewa nad. Mówi ma mi bez wlirem skralt. Andro lojny nie nie ma są kegel. Diese Jungs stehen ihm auf Gewalt. Ja, ja, ja, hauen, hauen. Die muss ich heute hauen. Auf der Augenbrauen. Aber wenn mal der Kiefer bricht, kann man nicht mehr richtig kauen. Wollt ihr kommen, weil man schon in seine Ecke. Geht niemand in der Schwäche sich rein. In ein paar Sekunden wieder noch geschlagen. Die wilde Tiere prügeln sich dann auf mich ein. In einem Keller treffen sie die Jungs auf Fight Club. Dort vergessen sie den langweiligen Tag. Und ich spüre, dass sie überhaupt noch leben. Mit dem Hieb, dem Stoß, dem Schlag. Ja, ja, ja, hauen, hauen. Die muss ich heute hauen, um Frust abzubauen. Aber wenn mal der Kiefer bricht, kann man nicht mehr richtig kauen. Es stehen zwei Bullen und sie alle wissen gleich einen los. In ein paar Sekunden hört man ein Kommando. Und dann jetzt erregt die Kämpfe auf den los. Und dann rasseln und dann prasseln und dann scheppern an. Schon die Mann, die man zu knallt. Andere Leute gehen gerne mal zum Kegel. Diese Jungs stehen eben auf Gewalt. Ja, ja, ja, hauen, hauen. Alle muss ich hauen, beim Fußball und auf Frauen. Aber wenn mal den Kiefer bricht, kann man nicht mehr richtig kauen. Beim Flohermarsch in Dresden kann man Subjekte sehen. Die schreien mit Polizeischutz, Papa Harris, do it again. Hauen, hauen, ja, man kann es kaum, so ein Drecks am Schaum. Wer würde, wenn der dürfte da nicht gerne mal reinhauen? Mit dem Lattenzaun, windelweiche Hauen, grün und blau und braun, Abschaum.